Was ist eigentlich dein Werkzeug? Womit werkst du? Womit zollst du eigentlich rum? Ich fände die Frage sehr nüchtern. Ein Geschütz, als bin ich wieder vom Grab. Ich kann dich vielleicht beruhigen, es kann mein eigenes sein. Keiner will dort stehen. Sogar recht. Sag mir, stehen bleiben ist nicht.